Diskussion: Die Ungarn leben ungesund. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren: Essgewohnheiten der Ungarn, psychische Belastung, sportliche Aktivitäten, typische Erkrankungen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Ja und nein. Das kann man nicht so eindeutig feststellen. Aber keinesfalls teile ich die Auffassung, dass die ganze Nation eine ungesunde Lebensweise hat. Einige Altersgruppen haben bereits erkannt, was sie für ein gesünderes Leben tun könnten. Was den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung betrifft, da schneiden wir aber sehr schlecht ab. Man denke nur an die Tatsache, dass die Ungarn im Ländervergleich ein dickes Volk sind. Alkohol und Rauchen sind zwei von den schädlichsten Suchtkrankheiten, an denen Ungarn leiden. Und das seit Generationen. Wir sind bekanntlich eine Saufnation. Viele wollen aber ihren Speiseplan gesünder gestalten. Sie konsumieren mehr frische Produkte, weniger Zucker und fettiges Fleisch. Das ist doch wahr, nicht? Ja, da muss ich Ihnen zustimmen. Dennoch, wenn die Ernährungsgewohnheiten mit einem Fragebogen aufgenommen werden, kreuzen die meisten Jugendlichen immer noch Pizza, Fastfood und Chips an. Über die Jahrzehnte hinweg ist der Anteil der Übergewichtigen hierzulande stetig angestiegen. Diabetes war früher eine Alterskrankheit. Heute gibt es immer mehr junge Diabetiker. Die Menschen werden heute etwas älter als früher. Das ist zum Teil auf die gesündere Lebensweise zurückzuführen. Ihre Generation lebt gesundheitsbewusster als ihre Eltern. Aber auch wir können dem Alltagsstress nicht entkommen. Klar wird dies, wenn man sich vor Augen führt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen seit einigen Jahren auch wieder zunimmt. Der Dauerstress macht uns alle kaputt. Ich kenne ein paar Lehrer mit eindeutigen Burnout-Symptomen. Viele erkennen diese Symptome nicht und lassen sich gar nicht erst behandeln. Gymnastik für Mädchen und Krafttraining für Jungs. Das ist heute selbstverständlich. Die empfohlenen 2,5 Stunden Ausdauersport pro Woche nehmen junge Menschen sehr ernst. Positiv zu bewerten ist, dass die Ungarn mehr Sport treiben. Aber nicht alle gleichermaßen. Was nützen 5 Wochenstunden Sport, wenn Kids die Sportstunden am Nachmittag schwänzen? Mindestens einmal wöchentlich sportlich aktiv zu sein und stark auf körperliche Aktivität im Alltag zu achten, ist der Mehrheit unserer Mitbürger einfach zu viel.